Hieroglyphen. Was sind Hieroglyphen? Hieroglyphen sind Schriftzeichen aus Bildern. Das Wort Hieroglyphe kommt aus dem Griechischen. Übersetzt heißt es so etwas wie heilige Schriftzeichen. Hieroglyphen kommen aus Ägypten und gehören zu den ältesten Schriftzeichen der Welt. Die Menschen in Ägypten haben die Hieroglyphen vor über 5200 Jahren erfunden. Sie schlugen die Hieroglyphen mit Werkzeug in Stein oder Holz. Eine geheimnisvolle Schrift. Die ersten Hieroglyphen bestanden aus ungefähr 700 Bildern. Die Bilder zeigten oft Gegenstände oder Tiere. Viele Menschen kamen im Laufe der Zeit nach Ägypten und haben ihre eigene Schrift mitgebracht. Deshalb haben die Menschen die Hieroglyphen irgendwann nicht mehr genutzt. Sie haben vergessen, was die Bilder bedeuten. Die Hieroglyphen waren darum lange eine geheimnisvolle Schrift und niemand konnte sie verstehen. Der Codeknacker Jean-François Champollion. Viele Jahre später fanden Soldaten einen Stein in der ägyptischen Hafenstadt Rosetta. Den Stein nannten sie Rosetta-Stein. Auf diesem Stein steht ein Text in drei verschiedenen Schriften. Eine davon ist die Hieroglyphenschrift. Die Menschen wollten die Bildschrift unbedingt verstehen. Nach 23 Jahren hat der Sprachforscher Jean-François Champollion es endlich geschafft, die Schrift zu entschlüsseln. Heute befindet sich der Stein im Britischen Museum in London. Die Bedeutung der Hieroglyphen. Ein Bild kann für ein ganzes Wort oder nur für einen Laut stehen. Eine Eule steht zum Beispiel für den Laut M. Es gibt auch eine Hieroglyphe, die aussieht wie ein Kreuz mit einem Kreis. Sie steht für das Wort Ankh, das auf Deutsch Leben bedeutet. Hieroglyphen kann man in verschiedene Richtungen lesen. Es ist wichtig, wo ein Tier hinschaut. Schaut eine Eule zum Beispiel nach links, dann liest man von links nach rechts. Genauso wie du diesen Text liest. Wenn ein Tier nach rechts schaut, müssen die Hieroglyphen von rechts nach links gelesen werden. Das machen Menschen, die auf Arabisch lesen und schreiben, genauso.